Und da braucht man weder Ritter der Tugend zu bleiben oder schöne Seele zu bleiben in diesen Polen, sondern man kann es auflösen, zum Beispiel durch die Institution der Religion. Die hat die Kategorie des Verzeihens und der Versöhnung. Und dann gehe ich eben in der Woche, am Sonntag in die Kirche und in der Woche verhalte ich mich wie das letzte Schwein als homme bourgeois oder citoyen und so weiter oder projiziere meine Spaltung auf irgendwelche, wer ist an meinem Unglück schuld, Geldmenschen oder Staatsbürokraten oder sonst was. Aber diese Kategorie der Versöhnung, des Verzeihens, das ist bei Hegel eben die allgemeine, das System der Sittlichkeit und so weiter. Aber wir sind keine Hegelianer und wir haben ja gesehen, wohin eine solche Zuversicht führt. Wohin die bürgerliche Gesellschaft geführt hat. Und auch wenn sie antisemitisch und antifaschistisch in der Subjektivität, in der Moralität ist, es ist der hilflose Antifaschismus der bürgerlichen Produktionsweise. Ja. Wir sind in einer Allianz mit dem Bourgeois-Kommunismus edelster Art. Wir sind in einer Allianz mit dem bürgerlichen Antifaschismus, Anti-NS und Anti-Antisemitismus, ganz klar. Wir sind in einer Allianz mit den Rehmsmaßes, unserer nächsten spezialisierten, professionellen Bundesgenossen, ob die das wollen oder nicht. Ja, wir sind ihre Bundesgenossen, ganz klar, aber wir müssen es über sie hinaustreiben. Und wie ist das möglich? Wie können wir den kategorischen Imperativ, in den wir stecken, den wir brauchen, konkretisieren? Der erste Konkretisierungsschub war der Marxische, der zurück zum Kantschen im kategorischen Imperativ gekehrt ist. In eine Praxistheorie, alle Verhältnisse umzuwerfen und nicht einfach zu sagen, ich muss halt als Bürger handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen könne. Da gibt es noch mehrere Fassungen von diesem kantischen kategorischen Imperativ, ja, aber das okay, und dann versuchst du es halt oder dann scheiterst du halt. Aber das genügt dem Marx nicht, dass Hegel dann sagt, na, du musst die Einsicht in die Notwendigkeit eben begrifflich kriegen. Ja? Da hockst du da und liest ein gutes Buch und dann bist du ein guter Bürger letzten Endes, bist akkommodiert. So geht es auch nicht. Du musst immer das Experiment machen, das Ungeschützte in dem Hier und Jetzt zu versuchen, diese von der bloßen moralischen Kritik, die ihr Recht hat, wegzukommen. Sonst bleibst du in der Kritik der, wie nennt Marx das, gegen bestimmte Junghegelianer, Kritik der Moral und moralische Kritik oder so, Kritik der kritischen Moral und so weiter, der kritisierende Moral und moralisierende Kritik, so, ja, da bleibst du dann drin, wenn du das nicht konkret im Handeln auflöst. Und da hat die SI, anders als die Verzweifelten, das könnte man belegen, zum Beispiel an den Protokollen von Horkheimer, wie sie in der Wohnküche sitzen und so weiter, dann als die KPD verboten worden ist und sagen, was machen wir jetzt, eigentlich müssen wir ein neues kommunistisches Manifest schreiben, aber, oder wie sie Kral gegenüber sich verhalten und so weiter, wie die Herausforderung angenommen wird. Das ist von denen nicht gelöst worden und dieses Theorie-Praxis-Dilemma ist von der SI unter anderen günstigeren Verhältnissen mit anderer Tradition anders gelöst worden. Und da geht es nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Beide haben gewisse blinde Flecken, aber selbstverständlich ist das nicht gleichzusetzen, die blinden Flecken, die etwa die kritische Theorie der Frankfurter Schule-Variante aufweist, mit dem wahnsinnigen blinden Fleck, kann man direkt sagen, der SI, den wir herausgearbeitet haben. Nur, meine These wäre, dass die SI durch ihr anderes Theorie-Praxis-Verhältnis, das sie experimentiert hat, durchaus eine ungeheure zu aktualisierenden Gebrauchswert für uns hat und dass sie durch ihre theoretische Praxis, wie sie betrieben hat, eben jenseits der Institutionen, jenseits der Uni und in feindlicher Auseinandersetzung mit der Uni-Wissenschaft, diesen ideologischen Staatsapparaten, dass sie da auch einen bestimmten Weg weit gekommen ist, von dem wir lernen könnten in unserer festgefahrenen Situation und der in die kritische Theorie als kollektiven Kritikerin eingespeist werden könnte und dass sie durch die Spektakeltheorie durchaus, weil sie so nicht aufsitzt, sondern wurzelt in dem wahren Fetischismuskritik von Marx und den Fetischgestaltenkritik der ganzen ab Marx datierenden Fetischkritik, wie immer sie über Lukács, wobei der späte Lukács eben gewürdigt endlich werden muss, und überhaupt sich Walter Benjamin, von dem Adorno ungeheure Impulse erhielt und viele andere, die auch hier in dem Buch behandelt werden, läuft. Wie kann die jetzt aktualisiert werden, so dass man eben nicht sagt, ja, das ist eine rein seminaristische Angelegenheit. Wie kann man sich mit den Leuten darüber verständigen, jenseits von seminaristischem Universitätsbetrieb? Das ist eigentlich meine Frage, die im Raum steht. Und da habe ich von der SI einiges zu lernen und kann in NS- und AS-Analyse der Alltagsreligion, auch von der SED, das würde ich gerne mal vortragen, aus dem Büchlein einfach, so ein Passus, und damit wäre das, da wäre ich eigentlich fast selig, wenn das gelingen würde, diesen Beitrag, wie wir in dem Büchlein versucht haben zu skizzieren, mit so einem Abschnitt, die situationistische Kritik der Gesellschaft des Spektakels könnte mit ihrem Analyseinstrumentarium aus diesem Bann des Verhängnisses, wie es empfunden wird oder genannt wird, und der Verblendungsgeschlossenheit im bisherigen Resultat der Gattungsgeschichte, der Revolutionengeschichte, einen Ausweg aufzeigen. Die SI selbst entwickelte dieses Instrumentarium zwar nur äußerst rudimentär im Hinblick auf den Faschismus, wie es nannte, im Allgemeinen, das hat Stefan genau dargestellt, diese Leerstelle, und gar nicht in Bezug auf die deutschen Zustände im Besonderen, wie sie im NS und im eliminatorischen Antisemitismus gipfelten. Aber mit der kritischen Theorie in der Variante von Adorno hat sie die Ausgangsbasis gemeinsam. Das wird dann näher geschildert. Ich will euch ja nicht das jetzt ja da aufdrücken, jetzt nur aus dem Buch in zwei Seiten vorzulesen. Ich will nur darauf verweisen, dass wir es versucht haben, näher zu begründen. Diese